Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 245 an Schiller. Auf einem Kartenblatt finden Sie hier beiliegend einige Bemerkungen zu den Xenien. Vielleicht können Sie noch Gebrauch davon machen. Humboldts werden erst Dienstag wieder von Erfurt hierher kommen und zu Mittag mit mir essen. Ich wünschte, Sie könnten sich entschließen, an gedachtem Tage mit Ihrer lieben Frau herüberzukommen. Sie blieben die Nacht hier und führen Mittwoch wieder mit Humboldts zurück. Die gegenwärtige Witterung fordert fast ein so heroisches Unternehmen. Da ich nicht sehe, dass ich so bald einige Zeit bei Ihnen zubringen kann, so komme ich vielleicht nur auf einen Tag, denn es sind gar viele Dinge, bei denen ich den Mangel Ihrer Teilnahme spüre. Ich lege einen Brief von Humboldt bei, der Ihnen Freude machen wird. Es ist doch sehr tröstlich, solche teilnehmende Freunde und Nachbarn zu haben. Aus meinem eigenen Kreise ist mir noch nichts dergleichen zugekommen. Leben Sie recht wohl und nehmen meine Einladung zu Herzen. Weimar, den 26. November 1796. G.